herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 50, 2013. Gefälschte Wahrheiten heißt es diesmal. Und das hat einen besonderen Grund. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, klar. Es gab hier einige Skandale momentan, wo man wirklich an den Rechtsstaat Zweifel anmelden kann. Ja, langsam aber sicher. Aber dabei ist der Staat daran eigentlich ganz unschuldig. Ja, so ist das, ne? Aber was ist es im Einzelnen, was eben die Probleme verursacht? Ja, mehrere Punkte heute. Aber ihr wisst ja, ich mische gern alles zusammen. Aber ich fange trotzdem mal heute genau damit an, ja. Zum Beispiel mit dem EU-Gutachter, der die Vorratsdatenspeicherung eigentlich für nicht vereinbar mit dem europäischen Grundrecht hält, ja. Er sagt, es sind also die Verstoßen oder die Vorratsdatenspeicherung, die eben diese Richtlinie, die eben von der EU umgesetzt wurde, die verstößt gegen die EU-Grundrechte. Ja, Petro Cruz Villalon, ich glaube, ich habe den Namen total falsch ausgesprochen. Ja, sorry, tut mir sehr leid. Auf jeden Fall ist der Mann Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof und er hat in seinem offiziellen Gutachten, dass er im Rahmen eben von einem Verfahren gegen diese US-Richtlinie gegen diese EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung eben angefertigt hat, zu diesem Schluss gekommen. Ja. Und geklagt hat Irland und Österreich und das war offenbar richtig so. Ja. Und das Gutachten ist zwar im Prinzip noch kein Urteilsspruch, aber eine Empfehlung und es war bisher immer so, dass dieser Empfehlung also auch gefolgt wurde. Ja. Für die verschiedenen Gruppen, die eben gegen diese Vorratsdatenspeicherung sind, zum Beispiel der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, die haben natürlich dadurch Aufwind bekommen und das ist auch richtig so. Die Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich ein vollkommen überholtes, unnützes Mittel, wenn man Grund hat für eine Person, gegen diese Person zu ermitteln, dann gehen die Befugnisse, die man von einem Richter bekommen kann, weit über das hinaus, was mit der Vorratsdatenspeicherung überhaupt möglich ist. Und die anderen, gegen die eben nichts vorliegt, ist eine Vorratsdatenspeicherung eigentlich nur etwas, um eben Leute zu beobachten, grundlos zu beobachten. Und das geht nun mal eben so nicht. Ja. Und so sieht das eben auch dieser EU-Generalanwalt vom Europäischen Gerichtshof und das bedeutet, dass möglicherweise diese ganze Richtlinie überhaupt gekippt werden muss. Nun ist das Problem, dass in Deutschland im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass man eben diese Vorratsdatenspeicherung jetzt einführt. Ja. Und angesichts dieser Aussage muss man ganz klar feststellen, wäre dies ein fataler Fehler. Zumal auch noch die Große Koalition, die jetzt unglücklicherweise tatsächlich stattgefunden hat. Es wurde also beschlossen, die SPD-Basis hat ihre Partei verraten und hat eben jetzt hier dafür gesorgt, dass die Große Koalition stattfinden. Ja, macht eben hungrig. Ja? Da will man immer mehr haben. Eine Schande ist das eigentlich, aber nun hat eben diese Große Koalition so viele Sitze, dass es eben, dass die Opposition eigentlich nicht mal mehr das Papier wert ist, auf dem der Name geschrieben werden kann. Ja, also die Linke und die Grünen sind jetzt da quasi alleine und das war's dann. Ja, also das hier gibt's keine effektive Gegenwehr mehr. Die Opposition ist eine Farce geworden in Deutschland und das verheißt nichts Gutes. Wer soll jetzt die Regierung noch stoppen bei vielen Entscheidungen, die vorher sehr wohl gestoppt wurden? Hanebüchende Beschlüsse, die eben dann nicht umgesetzt werden konnten. Jetzt kann es niemand mehr verhindern. So sieht es aus. Und wenn halt mal vom Bundesverfassungsgericht dann etwas als nicht legal erklärt wurde, naja, dann kann man ja auch entsprechende Gesetze ändern. Die notwendige Mehrheit kriegt man auch so zusammen, auch ohne die, kaum noch vorhandene Opposition. Ja. Unglaublich, sage ich dann nur. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist jetzt eben das Vorgehen in der Vorratsdatenspeicherung. Und hier sollte das natürlich ausgesetzt werden, so lange bis überhaupt mal entschieden ist, ob das überhaupt mit dem EU-Grundrecht vereinbar ist. Und alles andere wäre ein Schlag in das Gesicht der Demokratie. Und vielleicht sollte man auch mal, bevor man hier sich empört Richtung Ukraine äußert, vielleicht erstmal vor der eigenen Haustür den Dreck wegkehren. Zu den gefälschten Wahrheiten gibt es auch noch was von dem allzeit beliebten Video-Streaming. Ja. Ein Abmahnskandal betrifft RedTube hat natürlich hier für großes Aufsehen gesorgt. Dabei ist RedTube eigentlich, dass die eben betroffen sind, ist eigentlich irrelevant. Viel wichtiger ist, dass hier das Videostreaming per se betroffen ist. Eine Anwaltskanzlei, die auch von vielen Kollegen in Deutschland eben stark unter Beschuss ist und als unseriös gekennzeichnet werden, das kann man auf verschiedenen Quellen nachlesen, hat es tatsächlich geschafft, vor einem deutschen Gericht die Anordnung zu bekommen zur Herausgabe von den Namen und Adressen zu den IP-Adressen, die ermittelt wurden, und das offenbar mit illegalen Methoden. Auch das wurde in einem Heise-Artikel beispielsweise aufgezeigt. Damit muss man natürlich fragen, wo ist jetzt eigentlich der Skandal? Ist es der Skandal, dass eine Firma, die Geld mit solchen Abmahnungen verdient, Leute abmahnt? Nein. Aber der Skandal liegt dort, dass unsere Gerichte nicht fähig sind zu erkennen, wenn etwas legal bzw. eben nicht illegal ist. Streaming per se ist ja nicht legal, aber auch nicht illegal. So, dass hier jetzt eine Abmahnung vorliegt oder stattgegeben wird, das ist also wirklich hanebüchen. Man weiß zwar nicht genau, wie der Antrag gestellt wurde, es könnte auch sein, dass hier nicht Streaming-Portal gesagt wurde, sondern File-Sharing-Portal, oder Tauschportal, Tauschbörse. Da reagieren die ja ganz anders. Nur sollten doch die Richter bitte überprüfen, bevor sie so folgenschwerende Entscheidungen abgeben, mit was es dann hier zu tun haben. Ja, einfach mal so schnell was unterschreiben, das ist einfach dilettantisch und es ist ein Skandal. Also hier haben wir es auch mit einem Justizskandal Skandal zu tun und auch mit einem politischen Skandal, denn die Politiker, die quatschen immer so schön, das Internet darf kein freier Raum sein, ja, genau, richtig, aber es darf auch kein rechtloser Raum sein, ja, und das heißt, die Menschen müssen auch geschützt werden vor diesen Methoden, die hier an den Tag gelegt werden von solchen Abmahnanwälten. Ja. Und gleichzeitig wird ja immer wieder gefordert, die Anonymität im Internet zurückzudrehen. Das heißt, eben nicht mehr anonym zu sein im Internet. Solche Beispiele zeigen, dass dies einfach auf jeden Fall noch erforderlich sein muss und noch weiter vertieft werden muss. Denn wie kann es sein, dass solche Leute, solche Anwälte, die sogar von ihren Kollegen in Deutschland als nicht seriös bezeichnet werden, denn an meine Adresse und Namen kommen, ja, und zusätzlich sogar noch Leute abgemahnt werden, die eben hier gar nichts gemacht haben, also die gar nicht auf dem YouTube-Portal waren, auf dem RedTube-Portal waren, ja. Unfassbar ist das. Und gleichzeitig aber auch ein Warnschuss für alles, was mit Video im Internet zu tun hat, wenn dies so nicht gestoppt wird, diese Machenschaften von diesen unseriösen Anwaltsfirmen, dann muss man ganz klar sagen, ist das Internet in dieser Form nicht mehr machbar. Ja? Denn auch auf YouTube gibt es Unmengen von illegalem Material. Damit meine ich jetzt nicht inhaltsmäßig illegal, sondern rechtemäßig illegal. Das heißt, dass zum Beispiel der Einsteller, der das eben da hochgeladen hat, nicht alle Rechte auf ein bestimmtes Video verfügt. Das können viele Sachen sein. Ja. In der Tat ist es sogar so, dass vermutlich der allergrößte Teil irgendwo rechtlich vielleicht angefochten werden könnte. Ja. Das heißt aber auch, dass es so, wie es im Gesetz vereinbart ist, wie es auch heißt, wenn es aus nicht offensichtlich legalen Quellen man sich was anguckt oder herunterlädt, dann haftet der Nutzer. Aber wenn diese Quelle nicht offensichtlich ist, dann darf man den auch nicht in die Haftung nehmen, sondern eben zum Beispiel den Portalbetreiber oder denjenigen, der die Firma beispielsweise eingestellt hat. Und hier kann man eben bei weitem nicht davon ausgehen, ja, egal ob jetzt RedTube oder YouTube, die Leute, die dorthin gehen, die können davon nicht ausgehen. RedTube ist eine große Firma, ja, und genauso eben auch das YouTube, das Google ist, und dort sind eben auch mal Sachen offenbar, die nicht ganz korrekt sind, ja, wo eben da keine Lizenzen vorliegen. Und jetzt kann man doch nicht die Benutzer abmahnen, die da drauf geklickt haben, sich das angeguckt haben. Wenn das Schule machen würde, dann könnte man gar nicht mehr im Internet surfen, denn man kann ja gar nicht abschätzen, was ist legal und was nicht. Da muss es auch eine Grenze geben, was dem Benutzer zugemutet werden kann. Ja. Und so klar ist es eben oftmals nicht. Ja, wenn man sich einen 5 Minuten Schmuddelstreifen anguckt, ist nicht gesagt, dass das nicht legal sein soll. Ja, wenn man natürlich auf was weiß ich, der Hobbit 2 oder so, ja, klickt, ja, und sich das anguckt, dann dürfte das schon klar sein. Ja. Aber ist es denn wirklich klar? Ich glaube nicht, denn es gibt zum Beispiel gerade auch in den USA legale Plattformen, wo man sich zum Beispiel ganze Serien angucken kann, legal, auch bei uns teilweise, ja, Sat.1 beispielsweise bietet sowas an, ja, und dann kann man sich ganze Serienfolgen kostenlos legal anschauen, ja. Und es ist eben nicht mehr hundertprozentig nachzuvollziehen, was jetzt wo illegal ist. Und vor allem nicht eben in diesem vorliegenden Fall. Und deswegen ist es schon ziemlich haarig und man kann ja das sowas nicht einfach generell abmahnfähig machen oder einfach so da stehen lassen. Hier muss die Politik jetzt uns und das Internet schützen, bevor es nicht mehr benutzbar ist. Ja? Niemand kann mehr surfen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, auf eine Seite zu kommen, wo auf einmal ein Movie gestartet wird, ein Film gestartet wird oder ein Bericht gestartet wird und bei dem nicht alle Rechte vorliegen. Man müsste für jeden Streifen, für jeden Film und möglicherweise auch für jeden Text, ja, wie der VG Wort beispielsweise schon mehrfach gesagt hat, müsste man sich vor dem Ansehen, vor dem Besuchen der Seite erstmal informieren, ob diese Inhalte legal sind, ob der Anbieter dieser Seite die Rechte hat. Das kann natürlich nicht sein, ja. Wenn da was Unrechtes passiert, dann muss der Seitenbetreiber abgemahnt werden, aber doch nicht die Benutzer, die das angucken, ja. Also das ist unvorstellbar, ja. Das würde jegliche Art von Benutzung des Internets unmöglich machen, ja. Und deswegen muss hier die Politik einschreiten, hier muss auch die Justiz endlich mal ihre Hausaufgaben machen und verstehen, was denn der Unterschied zwischen Tauschbörse, Streamingportal ist, was eben die Unterschiede sind. Dieses Ganze mit im Cache-Speicher, das ist doch alles nur bla bla und Pipifax, das ist doch Korinthenkackerei. Ja, Tatsache ist, bei dem einen hat man eine Datei, absichtlich gespeichert auf der Platte, ja, und bei dem anderen, da wird vom Browser etwas zwischengespeichert, auf das man selbst als Benutzer keinen Einfluss hat. So A ist möglicherweise, wenn offensichtlich illegaler Quelle was heruntergeladen wird, ist illegal, und B ist legal. So muss das gemacht werden, ganz klar. Ja. Also es ist auch so, da muss ich dem Kommentar, den ich heute bei Heise gelesen habe, auch zustimmen. Wer hier an glaubt, dass diese Abmahnung rechtens seien, der glaubt auch, dass Zitronenfalter auch Zitronen falten. Ganz einfach. Also, ne? Ohne Rechtsberatung nicht so dumm sein und es einfach bezahlen, ja, diese Abmahnung, auch wenn es um so brisante Sachen geht. Offenbar war das auch die Intention, ja, kurz vor Weihnachten nochmal die Leute mit einem solchen Thema schnell abzumahnen, damit eben hier auch schnell gezahlt wird, die 250 Euro oder was das sind, damit ja nicht das Weihnachtsfeld ins Wasser, das Weihnachtsfest ins Wasser fällt, ne? Wenn es dann auf einmal die Ehefrau sieht, oh, da hat Pornos angeguckt, ja, Wahnsinn, ne? Es ist also schon ganz miesen unterste Schublade. Aber, naja, die Leute strecken eben vor nichts zurück. Ja, also das auch aus der Kategorie gefälschte Wahrheiten, ja, weil das ist auf jeden Fall gefälscht, auch wenn manche Leute vielleicht glauben, dass es eine Wahrheit ist. Ja, ist es eben nicht so. Ubuntu-Handys, die sollen ab 2014 kommen. Ja, das könnte auch eine gefälschte Wahrheit sein, ja. Weil, naja, das Finanzieren über so ein Projekt, Crowdfunding-Kampagne hat ja nicht ganz so geklappt. Aber trotzdem haben hier viele Leute ihre Adressen bekundet. Vielleicht können wir jetzt 2014 damit rechnen. Auf der LeWeb, das ist so eine ja, Konferenz, möchte ich mal sagen, in Paris, die oft stattfindet von dem Loc Lemoir, heißt er, glaube ich. auf jeden Fall ein langjähriger Podcaster, Blogger und auch Betreiber und Erfinder von der früher mal sehr bekannten Kurzvideoplattform Seismic, ja. Also optimal. Und der auf dieser Konferenz wurde eben von Ubuntu, von Canonical, Mark Shuttleworth, mal wieder gesagt hier, dass das Ubuntu Touch Smartphone eben kommen soll. Ich würde mir wünschen, dass es möglichst schnell kommt. Es braucht hier momentan eine Alternative, nachdem mit diesen NSA-Skandalen immer weiter die Credits bei Google sinken, ja, soll man mal gucken, ob hier das nicht so eine Alternative wäre, ein System, wo noch freier ist, wo man direkt auch eingreifen kann, ja, aber ich sag's auch gleich, 100% open kann diese Plattform auch nicht sein, da das würde dann nämlich nicht bei den Netzbetreibern erlaubt werden, ganz einfach den Betrieb. Aber es geht noch ein Stück weiter, es geht schon offener als Android beispielsweise, und hier könnte man vielleicht gute Ansätze machen. Übrigens, ein anderer Ansatz ist Sailfish OS, ja, vielleicht ist da noch interessant, dass hier gleich von Anfang an eine Android-Kompatibilität gibt, ja. Ich werde auch in Zukunft noch mal was über Sailfish OS sagen und euch das genau vorstellen. Das erste Handy von Yola ist ja rausgekommen jetzt, und ehemalige Nokia-Mitarbeiter übrigens, und da können wir sicherlich auch noch was hören. Aber so ein Ubuntu Touch-Smartphone, das wäre auf jeden Fall hier eine Alternative, eine schöne, willkommene Alternative, denke ich mal, für viele. Ja, dann auch so eine Wahrheit, die irgendwie keine ist, ne? Gefälschte Wahrheit eben, die angebliche Ungültigkeit der alten Gesundheitskarte, ja, Krankenkassenkarten habe ich dazu mal gesagt, dass die am 1.1.2014 ablaufen soll. Das ist falsch, wie jetzt hier klargestellt wurde. Die Kassenärztliche Vereinigung hat das klargestellt, beziehungsweise genauer gesagt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Denn solange eben diese Gesundheitskarte noch gültig ist, ja, Gültigkeitsdatum steht auf der Karte drauf, kann man diese auch noch benutzen. Es gibt keine Pflicht, dass ab 1.1.2014, habe ich 2015 vorhin gesagt, nein, 2014, die elektronische Gesundheitskarte die einzige gültig ist. Das stimmt ebenso nicht. Und das bedeutet, dass also keine Panik herrscht. Man kann die alten Karten noch nutzen. Die viele Krankenkassen hätten wohl gerne, dass es so wäre, aber es ist nicht so. Und es ist auch so, dass ein Patient so nicht abgelehnt werden kann. Man kann auch danach, falls es Schwierigkeiten geben sollte, noch sich eine Bestätigung schicken lassen von der Krankenkasse, dass man eben Versicherungsschutz genießt. Ja, und das dann bei dem Arzt noch nachreichen. Also auch das geht, selbst ohne Krankenkassenkarte. Das war bisher so und das ist auch jetzt so, weil wenn man zum Beispiel seine elektronische Gesundheitskarte mal verliert und muss zum Arzt, dann kann man das trotzdem machen. Ja, so ist das. Und das kann auch nicht anders geregelt werden. Ansonsten müsste der Arzt ja den Patienten verweigern, wenn er keine funktionierende Karte bei sich hat. Und das ist eben nicht möglich. Das geht nicht. Da könnte sich unter Umständen sogar der Arzt strafmachen. Das wird er auch nicht tun. Und die Krankenkasse darf das ebenfalls nicht. Ja, und deswegen ganz ruhig bleiben, alte Karten so lange benutzen, ja, wenn man möchte, wie sie gültig sind und basta. Ja, alles andere sind wieder gefälschte Wahrheiten. Ja, so ist das. Darf ich eben nicht alles hier aufschwatzen lassen. Ja. Ich habe mir aber was aufschwatzen lassen. Und zwar das Linux Mint 16. Ja, Codename Petra oder offizieller Name jetzt auch Petra. Ja, Petra, das muss man mir vorstellen. Er hat mich schon dazu geäußert, ja, über diesen ja doch sehr, naja, unexotischen Namen, ja, zumindest bei uns mal unexotisch, Petra. Gut, ich habe nichts gegen Petra als Namen, ja, okay, ja. Aber, ich weiß nicht, für ein Betriebssystem, also ich möchte mein, wie heißt das nächste Betriebssystem dann? Ja gut, das ist mit Q, ja, bei Linux Mint. Dann kann es eigentlich nur was Exotisches sein, Quinn oder, naja, oder sowas, ne? Aber was soll es als nächstes? Erna? Ja, oder was weiß ich, Helga? So, jetzt habe ich alle Helga, Erna und Petra Hörer beleidigt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber also als Linux, ne? Mein Linux heißt Petra, das ist einfach nicht drin, ja. Mein Linux heißt Chantal, wäre zum Beispiel schon besser, ja. Ja. Gut, aber auf jeden Fall habe ich geupgradet, ja, von Linux Mint 15 auf Mint 16, ja. Und da gab's eigentlich, es lief eigentlich ganz gut, aber ein kleines Problem hatte ich allerdings, und zwar ich wollte eben auch kein Komplett-Upgrade machen, das heißt, wo man alles löschen muss und danach die Daten wieder einspielen. Das ist alles viel zu viel Stress. Das ist bei mir auch kein Upgrade, sondern das ist einfach ein Installieren von einem neuen Betriebssystem. Das sehe ich eigentlich so nicht ein. Ja. Da ist auch eine Kritik vorhanden bei Linux Mint 16. Ich finde, Linux Mint sollte endlich zum Rollout zur Rolling-Distribution werden und nicht hier mit diesem Kram da anfangen. Also, naja, okay. Aber es ging dann, ich habe eine Anleitung gefunden auf jeden Fall, die das möglich. Ich habe dann die entsprechenden Repositories geändert und habe das dann mit sudo apt-get-update und sudo apt-get-dist minus upgrade eben geupgradet und es hat auch funktioniert, bis ja die grafische Benutzeroberfläche geladen worden wäre und dann habe ich nämlich einen Fehler bekommen, ja, there was an error loading the theme black and blue und ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr euch damit ankommt. Ich habe da natürlich ein anderes Theme installiert, ja, im Login-Screen. Und dieses Theme war nicht mehr vorhanden nach dem Upgrade. Deswegen musste ich einen Editor schnappen und musste in der Datei von der mdm.conf, ja, was ändern und dort den Creator HTML-Theme gleich Clouds wählen, also Clouds auswählen und dann wurde auch tatsächlich alles gefunden, ja, und gut ist. Ich hätte ja sogar Linux Mint 15 draufgelassen, aber ich hatte ein Problem bei meinem Laptop, dass er öfters mal beim Booten, leider zu oft beim Booten, eben die Soundkarte nicht richtig eingebunden hat. Und ich habe nur einen Dummy-Output gehabt. Das hat mich zur Weißglut gebracht und es gab auch keine Möglichkeit, die Soundkarte zu aktivieren, ohne den Rechner neu zu booten. Nach dem Update habe ich das jetzt nicht ein einziges Mal mehr gehabt, so dass man davon ausgehen kann, dass dieses Problem gelöst ist bei Linux Mint 16. Und wer also auch hier das Problem hat, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, hier ein Upgrade zu machen, dann habt ihr Ruhe. Noch nicht getraut habe ich mich allerdings auszuprobieren, ob das auch für mein Wi-Fi zählt, dass wenn ich das Wi-Fi ausschalte, dass ich das nie mehr aktivieren kann. Ja. Und das ist leider auch ein Problem. Wenn ich das jetzt hier am laufenden System ausprobiere, dann ist es vorbei. Dann muss ich Linux neu installieren. Ja. Und ich habe auch keine Möglichkeit bisher gefunden, hier das nochmal zu aktivieren. Da scheint irgendwo ein Register gesetzt zu werden. Ja. Und das Register kann man mit Bordmitteln nicht mehr zurücksetzen, weil das Register die Hardware quasi ausschaltet. Aber die Hardware-Taste ist nicht aktiv. Hardwaremäßig ist es beim Booten auch immer noch aktiv. Dann wird Linux gebootet und dann erlischt die Wireless-LAN-Leuchtdiode und es gibt keine Möglichkeit mehr, dies nochmal zu aktivieren, außer Linux neu installieren und dann bleibt sie wieder an. Ich habe schon sehr oft und lange rumgefragt. Keiner im Netz konnte helfen. Man will offenbar auch das Problem nicht sehen. So ist jedenfalls das Gefühl. Alles, ja, da musst du die richtigen Treiber installieren. Die richtigen Treiber sind natürlich installiert. Es funktioniert ja alles. Ja, es ist nur eben so, dass hier, wenn man das in der Softwareoberfläche von Linux, also ich habe das mit Ubuntu probiert zum Beispiel und mit 15, ja, ausschaltet, gibt es keine Möglichkeit mehr, das wieder anzuschalten. Ja. Hardwaremäßig ist es angeschaltet und es wird softwaremäßig ausgeschaltet, sobald man bootet. Aber keiner kann mir sagen oder will mir sagen, ja, oder das Problem verstehen, dass es eben nicht die Hardware ist, sondern dass es Linux beim Booten ist, dass die Hardware deaktiviert. Ja, na gut, okay, egal. Auf jeden Fall, ich habe es mich noch nicht getraut. Ja, irgendwann werde ich es vielleicht mal noch mal riskieren, ja, wenn ich gerade zu viel Zeit habe. Gut, Kevin Rose hat auch zu viel Zeit oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht er sich Gedanken. Hoppla, jetzt bin ich hier verrutscht. Auf jeden Fall macht er sich Gedanken hier über ein neues Blocksystem. Das nennt sich Tiny Block. Das ist jetzt mehr oder minder eigentlich nur so ein Gedankenspiel von ihm. Aber was er da so sich vorstellt, also normalerweise bin ich ja sehr offen für neue Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn diese neuen Ideen zum Blocken kommen von Leuten wie eben Kevin Rose. Ja, Kevin Rose ist der Macher von Dick und vielen anderen Projekten natürlich. Ja, ist eigentlich ein ziemlich bekannter Protagonist, sage ich mal, in der Szene, ja, in der Web-Szene. Und von daher kann man schon sagen, Wahnsinn. Aber die neue Blog-Idee, die er hat, gefällt mir dann ganz und gar nicht. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe, dass man sowas ja groß wirklich in Betracht zieht. Naja. Tja, worum geht's? Und zwar soll bei dieser Plattform, bei dieser Plugin-Plattform Tiny Block, existiert nur als Prototyp und es ist auch jetzt nur eine Überlegung, soll eben der Autor während dem Bloggen quasi aufgezeichnet werden und das sieht man dann quasi beim Lesen von dem Blog-Eintrag im Hintergrund als ja, Silhouette, so die eben als Filter ist, ja, und eben auch nicht nur unbedingt nur ein Bild, sondern auch eben ein ablaufender, eine ablaufende Videosequenz, wie er eben diesen Artikel geschrieben hat. Das hat vielleicht was Künstlerisches, aber erstens, ja, halte ich das für vollkommen sinnlos, hat überhaupt keinen Mehrwert, und eher, hat eher, ja, bedenkliche, Züge, also nichts mehr mit freiem Oberkörper blocken, ja, sonst wird das vielleicht noch kritisch gesehen. Und auch ganz einfach beim Lesen ist das mehr als ablenkend, mehr als ablenkend. Unter dem Text läuft eine Animation ab. Ich weiß nicht, ob man da eine gewisse Menge an Marihuana braucht, bis man da dann so ruhig wird, dass einem das nicht mehr stört. Aber wenn hinter dem Text eine Animation abläuft, ich bin zwar multitaskingfähig, ja, ich schaue mir auch manchmal zwei Filme auf einmal an, aber wenn ich mich auf den Text konzentrieren will, dann braucht hinten im Hintergrund kein auch bis zur Unkenntlichkeit verblurrte Szene hier hinten als Animation hinter einem Text zu laufen. Also designmäßig eine Katastrophe. Ja. Und ich hoffe, dass sich Kevin Rose hier nochmal ein bisschen besinnt und vielleicht das mit den Animationen im Hintergrund verwirft und stattdessen vielleicht mal eine vernünftige Blog-Plattform anstößt, denn eine neue Blog-Plattform bräuchte die Szene auf jeden Fall. Ja, die ist auf jeden Fall, gibt's da sehr viel Raum für Verbesserungen, gerade im Hinblick auf die neuen Möglichkeiten, die von der mobilen Seite her auskommen. Ja. Da hinken die Blogs noch sehr hinten dran her und da sollte vielleicht schon was dagegen getan werden. Aber jetzt hier eine Animation im Hintergrund ablaufen zu lassen, ich glaube, das ist das Schlechteste, was man noch machen kann. Ja, das verstehe ich nicht. Gut, hoffentlich macht das nicht. Quibi-Kamera mit interessantem Konzept, ja, diese Quibi-Kamera, die hat jetzt gerade ein Kickstarter-Projekt, oder ruft zum Spenden auf via Kickstarter-Projekt, knapp 60.000 Dollar sind schon gewachsen zu der Firma, ja. 100.000 sollen es sein, es läuft bis Montag, den 23. Dezember, ja. Was ist Quibi-Kamera? Eine separate kleine Kamera, eine kleine Würfelform, die man positionieren kann, einfach per Knopfdruck startet. Die Kamera nimmt dann auf und damit kann man zum Beispiel, wenn man ja irgendwas macht, hier wird im Beispiel gezeigt, ein Skateboarder, ja, in der Halfpipe, tut hier die Kamera aufstellen und nimmt sich dann quasi auf, wie er dann fährt. Ja. Viele Sachen. Ja. Ich zum Beispiel als Geocacher könnte da in der Nähe vom Final dann hier die Kamera aufstellen und könnte dann entsprechend den ganzen Vorgang aufzeichnen. Ja. Aber nicht nur für Selfies ist das interessant, sondern eben auch für andere Begebenheiten, wo man eben vielleicht selbst mitmacht mit anderen, ja. Sei es jetzt nur, man tut ein bisschen Fußball kicken oder sonst irgendwas und möchte das dann aufnehmen. Ohne dass man jetzt gleich das Handy hier irgendwo hinstellt, weil das ist nämlich gleich weg. Es gibt allerdings dann Apps für iOS und Android, die einem dann das eventuell noch editieren lassen und verschicken lassen dann, ja, um das Ganze eben zu integrieren. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Das hätte ich schon so oft gebraucht. Ja, etwas, wo ich einfach hinstellen kann, es wird auch, ja, kann man auch so einen kleinen Tripod dran machen, so einen Mini-Tripod und dann irgendwo aufstellen, ja, und quasi dann agieren, ohne dass man jetzt hier die Kamera halten muss. Ja. Es ist schon ganz tolle Geschichte, finde ich, und das wäre wirklich eine geile Sache. Also Problem ist ja auch, wenn ich, wie gesagt, wenn ich das Handy irgendwo hinstelle, dann ist es ruckzuck weg. Dieses kleine viereckige Kästchen, das fällt erstmal nicht weiter auf und zweitens, selbst wenn das jemand sehen wird, ja, würde es nicht unbedingt als jetzt teures Equipment erkennen. Ist auch gar nicht so teuer übrigens, die Kamera. Soll für die Leute, die jetzt hier Spenden, ja, die eben, was heißt Spenden, die eben das Projekt finanzieren wollen, die gibt's da schon ab $99. Ja. Später hinaus soll es dann etwas mehr natürlich kosten, aber ich schätze mal, dass es nicht über 150 Euro Dollar, Entschuldigung, gehen wird. Und ich bin sehr gespannt drauf und ja, muss mal überlegen, ob ich das Projekt nicht unterstütze. Philips hat jetzt endlich mal sich Mut gefasst und hat angefangen, die Glühbirne mal richtig zu verändern. Ich bin ja ehrlich gesagt entsetzt, wie alt eingesessen da die Leute sind, ja, mit ihrer blödsinnigen Glühlampe, ja. Die Kampf gegen die vernünftige Entwicklung der Glühlampe ist ja fast schon lachhaft, ja. Da werden immer weitere hanebüchene Argumente vorgebracht. Aber Philips zeigt sich da unbeeindruckt und bringt jetzt endlich mal eine Flat-Glühbirne raus, eine flache Glühbirne, die natürlich auf LED-Basis funktioniert und damit auch sehr energiesparend ist. Und ich finde es nämlich ehrlich gesagt unverantwortlich, egal welche Gründe man hat, aber unverantwortlich, eine normale Glühlampe noch zu benutzen. Und wenn die noch nur 20 Watt hat, da könnte man auch eine LED-Lampe mit 3 Watt nehmen, die ist genauso hell. Und das sage ich auch manchmal, einfach Strom ist noch nicht teuer genug. Ja, das müsste viel teurer sein, dann würden die Leute auch nicht so viel Strom unnütz verdonnern. Leid tun mir nur die Leute, die dann sowieso schon sparen am Strom und dann trotzdem mehr zahlen müssten. Ja. Aber diese Verschwendung an Energie ist einfach unfassbar. Ja. Also 60 Watt, so hell wie 60 Watt, hat aber nur 10,5 Watt und ist sehr flach. Ganz flach. Ist zwar geformt noch wie eine normale Glühbirne, schon würden die alten dann überhaupt komplett durchdrehen und würden das sagen, oh, das kann ich doch gar nicht in meiner Fassung machen. Aber sie ist jetzt richtig flach geworden. Und warum auch nicht? Das hat auch eine Bewandtnis. Sieht cooler aus. Ja? Mhm. Nein, es ist auch von der Leuchtabstrahlung her dann etwas besser. Ist auch innen anders aufgebaut. Ja? Von der LED her. Und bringt dann eben einen Abstrahlwinkel 360 Grad, so wie man es von den herkömmlichen Glühbirnen auch gewohnt ist, trotzdem, dass es LED ist, ganz gut. Finde ich schön, dass das von Philips kommt, ist umso erstaunlicher, ja, aber warum nicht, ganz toll, nach 100 Jahren oder über 100 Jahren immer das Gleiche, vielleicht jetzt endlich mal eine Chance, das zu modernisieren. Ich kann den alten Dreck nicht mehr sehen. Ja, und gut, am Schluss, wie immer, ne, etwas Kurioses, guck mal, das mit den Glühbirnen ist zwar schon kurios genug, aber der falsche Übersetzer, ja, von der Rede bei der Gedenkfeier von Mandela, das hat ja hier die Presse geradezu bestimmt, ja. Schade eigentlich, ne? Aber um das jetzt nicht ganz so bierernst zu nehmen, die Saturday Night Live, die Show, hat hier einen kleinen Teaser gemacht, ja, wo auch diese Sache mit dem Übersetzer so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Außerdem kriegt Kanzlerin Merkel noch ihr Fett weg. Kanzlerin Merkel als Selfie. Also, vielleicht könnt ihr sich ja dann auch so ein Quibi holen, so eine kleine Kamera, ja. Aber ich sag mal, wenn unsere Kanzlerin nur halb so hübsch wäre wie die Darstellerin, die hier die Kanzlerin spielen würde, auch wenn sie sich sehr Mühe gegeben hat, nicht so hübsch zu sein, ja, dann hättest du vielleicht auch gewählt. Nein, natürlich nicht. Ich hätte es auch so nicht gewählt. Gut. Damit sind wir am Ende von der Rius-Wochensicht und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Informationen oder neue Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die mir schicken. Ihr findet mich auf Google Plus unter Rius-Wochensicht, einfach oben der Suche eingeben und zack, findet ihr mich im Dropdown-Menü. Oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Ein GPG-Key findet ihr auf der Seite, um mir auch eine verschlüsselte, sichere Mail zu schicken. Und damit